Am 18. Mai 1978 führte Sheriff John Quincy Wydell zusammen mit den örtlichen Beamten von Rucksville County eine Such- und Vernichtungsaktion auf einer verfallenen Farm an. In dem Haus fanden Polizisten einige Tagebücher und Notizen, die detaillierten Aufschluss über mehr als 75 Morde gaben. Die Familie, die für diese brutalen Verbrechen verantwortlich war, wurde bekannt als The Devil's Rejects. Hier ist Sheriff John Quincy Wydell vom Rucksville County Sheriff Department. Devil's Rejects. Zierde dienen. Körperteile in Kühlschränken stopfen. Dunkelheit, führ mich zum Licht. Vom Tod, führ mich zum ewigen Leben. Der Teufel. Und was ich tue, ist das Teufelswerk. Ich bin der Teufel und was ich tue, ist das Teufelswerk. Die Hölle hat sie ausgespuckt.